Because the sinner who sins isn't as miserable than a Christian who's not surrendered. Weil der Sünder, der sündigt, nicht so unglücklich ist wie ein Christ, der sich nicht hingibt. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. How do you surrender to Jesus? Wie gibst du dich Jesus hin? Well, you know, people said to me. Die Menschen sagen mir. Because one day, sorry, one day somebody heard me comment something somewhere. Jemand hörte mich irgendwo etwas kommentieren. That when people say we should raise our hands to Jesus, we should go like this, because Jesus lives in me. Und zwar, wenn Leute sagen, wir sollten unsere Hände emporheben, wenn wir Jesus loben, antwortete ich, dass wir die Hände auf uns legen, auf den Bauch legen sollten, weil er in mir lebt. You know, because if I go to any meeting and say raise your hands to the Lord, people go like this, thinking he's somewhere up there. Wenn ich zu einem Treffen gehe und es heißt, lasst uns den Herrn anbeten, heben die Leute ihre Hände zum Himmel empor, weil sie denken, er sei irgendwo da oben. And I was in a meeting one day, when the pastor said that, and everybody went like this, and I went like that. Kürzlich in einem Meeting, als der Pastor das sagte, hoben alle die Hände empor und ich legte sie auf meinen Bauch. And then I was asked, why did I do that? Und sie fragten, warum ich das so mache. I was small, I was lifting my hand to the Lord. What did you ask, and he's in here. Nun, ich hob meine Hände zum Herrn, was du verlangt hast, er lebt in mir, hier drin. Christ in me, the hope of glory. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. So then they said, Reinhard. Dann sagten sie, Reinhard. But I saw you when you were praising Jesus to do like this too. Ich sah dich, als du Jesus gelobt hast. Hast du die Hände auch emporgehoben? I said, yes, I like to do that a lot. Ja, ich mag es und tue es oft. If I put a gun to the back of your head. Wenn ich dir eine Pistole an den Hinterkopf halte. What are you going to do immediately? Was machst du dann sofort? What does it mean? Was bedeutet das? Does it mean you're somebody up there that you're lifting your hands to? Bedeutet es, dass da oben jemand ist, dem du deine Hände entgegenstreckst? No. Nein. It means I surrender. Es bedeutet, ich gebe mich hin. So when I lift up my hands like this, it means I surrender. Wenn ich meine Arme emporstrecke, heißt es, ich gebe mich hin. So how do you surrender to Jesus in a practical way? Wie gibst du dich Jesus auf praktische Weise hin? Well, very, very simple. Sehr einfach. To surrender is different from to consecrate. Sich hingeben ist etwas anderes als weihen, widmen. Consecrate means you set yourself aside for a specific purpose. Sich weihen bedeutet, dass du dich für einen bestimmten Zweck absonderst. This is a consecrated cup. Dieses Glas hat einen bestimmten Zweck. I drink my water with ginger and lemon from it. Daraus trinke ich mein Wasser mit Ingwer und Limonensaft. You can't pee in it. Du kannst nicht hineinpinkeln. Because it's been consecrated to drink. Weil es zum Trinken bestimmt ist. So consecrated simply means to be set aside for a specific purpose. Geweiht bedeutet für einen bestimmten Zweck abgesondert sein. So we can consecrate time. Wir können Zeit weihen. We can consecrate money. Wir können Geld weihen. Consecrate our talent. Wir können unsere Talente weihen. And ourselves. Und uns selber. But surrender has much more to do with giving up control. Hingabe hat viel mehr damit zu tun, die Kontrolle aufzugeben. See, there will always be somebody sitting on the throne of your life. Es wird immer jemanden geben, der auf dem Thron deines Lebens sitzt. Always. Immer. Normally, on the throne of my lives, naturally speaking, there's a guy called Reinhard. Normalerweise sitzt auf meinem Lebensthron ein Typ namens Reinhard. So, is that a smart thing? Ist das eine kluge Sache? No. Nein. Who can change that? Wer kann das ändern? God cannot change it. Gott kann es nicht ändern. Because God will never enter your life and take control. Gott wird niemals in dein Leben treten und die Kontrolle übernehmen. And many people say, oh, God is in control, so they make some terrible choices and hope that somehow good is coming out because God is in control. Viele sagen, Gott hat die Kontrolle. Sie treffen schlimme Entscheidungen und hoffen, dass etwas Gutes rauskommt, weil Gott die Kontrolle hat. But he's not. Hat er nicht. God has given you control of your own life. Gott gab dir die Kontrolle über dein eigenes Leben. So I see surrender like this. Hingabe sehe ich folgendermaßen. God has given me my life. Gott hat mir mein Leben gegeben. I choose who sits on the throne of my life. Ich wähle aus, wer auf meinem Lebensthron sitzt. Naturally speaking, I'm the one who is on the throne of my life. Natürlich bin ich derjenige, der auf dem Thron meines Lebens sitzt. So now one day Jesus comes into my life as my savior. Eines Tages kommt Jesus als meinen Retter in mein Leben. Unfortunately, Most people accept Jesus as the Savior and not as the Lord. Leider nehmen die meisten Menschen Jesus als den Retter und nicht als den Herrn an. So they remain on the throne of their lives while their sins are forgiven. Sie bleiben auf dem Thron ihres Lebens, während ihre Sünden vergeben sind. That's why Christian life many times is more miserable than the life of the sinners. Deshalb ist ein christliches Leben oft unglücklicher als das Leben eines Sünders. Dos pecadores. Because the sinner who sins isn't as miserable than a Christian who is not surrendered. Weil der Sünder, der sündigt, nicht so unglücklich ist wie ein Christ, der sich nicht hingibt. Isn't that true? Ist das nicht so? An unsurrendered Christian is the most miserable human being. Ein nicht hingegebener Christ ist der erbärmlichste Mensch. And the lie is that once we surrender, then we will lose. Die Lüge ist, dass wir verlieren, wenn wir uns hingeben. We're going to be miserable. Wir werden unglücklich sein. You can't be more miserable than you are when you're not surrendered to Jesus. Du kannst nicht unglücklicher sein, als du es bist, wenn du dich Jesus nicht hingibst. So, here's how I see surrender. So sehe ich Hingabe. That I make Jesus the Lord of my life. Ich mache Jesus zum Herrn meines Lebens. But in order to do that, I have to do something else. Aber um das zu tun, muss ich etwas anderes tun. I have to kick myself off the throne of my life. Ich muss mich selbst vom Thron meines Lebens stoßen. Because Jesus is the kind of guy, he doesn't share thrones. Denn Jesus ist ein Typ, der es nicht mag, den Thron zu teilen. He never forces you to put him on the throne of your life. Er zwingt dich nie, ihn auf den Thron deines Lebens zu stellen. Neither will he share it. Er wird ihn aber auch nicht teilen. So he's simply offering you that you can surrender. Er bietet dir einfach an, dass du dich hingeben kannst. So once you surrender, meaning I don't want to be in the throne of your life anymore. Wenn du dich hingibst, was bedeutet, ich will nicht mehr auf dem Thron meines Lebens sitzen. I want Jesus to be in the throne. Ich will, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Now he will sit there and he's not going to share it. Jetzt sitzt er da und will ihn nicht teilen. Ah, Reinhard. So what you're trying to say is this. Was du sagen willst ist, Jesus simply wants to eliminate the me. Jesus will also das Ich beseitigen. No. Nein. That's religion. Das ist Religion. Religion thinks surrender means that I give up my dreams, I give up my talents, I give up my desires. Religion sagt über Hingabe, ich gebe meine Träume auf, ich gebe meine Talente auf, ich gebe meine Wünsche auf. Give up my money. Ich verzichte auf mein Geld. Give up the things I love to do. Ich gebe die Dinge auf, die ich gern tue. Never. Niemals. Surrendering to Jesus simply means, sich Jesus hinzugeben bedeutet einfach, that you hand over the control completely to him. Du gibst die Kontrolle vollständig an ihn ab. But he doesn't want to be in control because he's not a control freak. Aber er will nicht die Kontrolle haben, weil er kein Kontrollfreak ist. That's really crazy. Das ist wirklich verrückt. So you kick yourself off the throne of your life and put him there. Du stößt dich selbst vom Thron deines Lebens und setzt ihn dorthin. And he says, und er sagt, you know, I actually don't want to be in control of your life. I want you to be in control of your life. Ich will nicht die Kontrolle über dein Leben haben. Ich will, dass du die Kontrolle über dein Leben hast. Well, but Jesus, when I was in control, it was miserable. Aber Jesus, als ich die Kontrolle hatte, war es schrecklich. That's why I kicked myself off the throne of your life. Deshalb habe ich mich vom Thron gestoßen. And surrendered to you. Und mich dir hingegeben. Here's what he does. Folgendes tut er. He will take the you that you now have surrendered to him. Er nimmt das du ihm jetzt hingegeben hast. And he will purify it from a self-centeredness. Und er wird es von der Ich-Bezogenheit reinigen. Now he takes the self-centeredness out of the you and gives it back to you. Und nun nimmt er die Selbstzentriertheit aus dem Du heraus und gibt es dir zurück. And now you live true freedom. Jetzt lebst du wahre Freiheit. Why? Warum? Because I still have dreams in my heart, but they are not self-focused anymore. They are to glorify him, to serve him, and to serve humanity. Ich habe immer noch Träume in meinem Herzen, die nicht mehr selbstbezogen sind. Sie sollen ihn verherrlichen, ihm und der Menschheit dienen. He doesn't take my talents and eliminates them. Er nimmt nicht meine Talente und eliminiert sie. The guy who is sitting just a very short distance from me here, a couple of meters. Der junge Mann, der ein paar Meter mir gegenüber sitzt. Our videomaker. Unser Videomacher. He's an incredibly gifted and talented guy. Er ist ein unglaublich talentierter und begabter Mann. I mean, really gifted. Ich meine wirklich begabt. Do you know what he does? Weißt du, was er macht? He surrendered. Er ist hingegeben. So what happened? Was passiert? Jesus has purified his talents from anything selfish, self-focused, self-centered. Jesus hat seine Talente von allem egoistischen, selbstfokussierten, selbstzentrierten gereinigt. He never eliminated his talent. Er hat seine Talente nie eliminiert. Gave them back to him. Er gab sie ihm zurück. And he uses these talents now to glorify God and his great name. Er nutzt seine Talente, um Gott und seinen großen Namen zu verherrlichen. Think about this. Denk darüber nach. Whatever gifts and talents you have, welche Talente und Gaben du auch immer hast, God doesn't want to eliminate them. Gott will sie nicht eliminieren. He wants them free from self-centeredness and egocentricity. Er will, dass sie frei sind von Selbstbezogenheit und Egoismus. So what happened? Was passiert? When you have the talent of whatever it is now pure from self and glorifies the King of the universe. Welches Talent du auch hast, es ist rein von sich selbst und verherrlicht den König des Universums. This young man is one of the most talented translators that I've ever met in my life. Dieser junge Mann ist einer der talentiertesten Übersetzer, die ich je getroffen habe. You know what? Weißt du was? Because of surrender, weil er sich hingegeben hat, his talent has been purified from it's about me, it's about me, it's about me. Ist sein Talent von es geht um mich gereinigt worden. Now it can be used for the glory of the King of the Universe. Nun kann es für die Ehre des Königs des Universums gebraucht werden. You know what? Weißt du was? I don't know. Ich weiß nicht. If there's anything that is deeper satisfying than a surrendered life. Ob es etwas Befriedigenderes gibt als ein hingegebenes Leben. I really don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Because surrendered at the feet of Jesus, I stand tall in front of the rest of the world. Denn hingegeben zu den Füßen Jesu stehe ich erhobenen Hauptes vor dem Rest der Welt. I'm free to love. Ich bin frei zu lieben. I'm free to serve. Ich bin frei zu dienen. I'm free to say no. Ich bin frei, nein zu sagen. Because my pressure now doesn't come from anybody around me. My pressure simply comes from a surrendered heart wanting to glorify the King of Kings. Denn mein Druck kommt jetzt nicht von meinen Mitmenschen. Mein Druck kommt einfach von einem hingegebenen Herzen, das den König der Könige verherrlichen will. And that's not a pressure that hurts. It's a wonderful, incredible pressure. It's kind of this sweet pressure. Dieser Druck tut nicht weh. Es ist ein wunderbarer, unbeschreiblicher, süßer, angenehmer Druck. I've been set free from myself. Whatever I do it for him. Ich bin von mir selbst erlöst. Was immer ich tue es für ihn. So surrender. Gib dich hin. It's fun. Es macht Spaß. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen. Share it. Like it if you do. Teile es. Klicke auf Like, wenn es dir gefallen hat. Subscribe to our channel. Abonniere den Kanal. Thank you. Danke. Remember, denk daran. To subscribe is going to help us to serve Jesus better and you too, because you're notified when we post a new video. Abonnieren hilft uns, Jesus besser zu dienen, und du wirst benachrichtigt, wenn wir ein Video posten. See you next time. Bis zum nächsten Mal.